Muslim sein in seinem Herzen und die müssen richtig sein bei einem Muslim. Und beide, die sind wie zwei Flügel für einen Vogel. Und ohne diese Flügel kann dieser Vogel nicht fliegen. Und das ist das Gleiche hier mit diesen beiden Begriffen oder mit diesen beiden, sage ich jetzt, Handlungen, die natürlich im Herzen sind. Hoffen, das heißt, aufpassen. Hoffen bedeutet nicht, dass man Wünsche äußert. Wünschen kann man viel. Aber der Unterschied im Islam zwischen Wünsche äußern und Hoffen ist, mit der Hoffnung tust du was. Du bist aktiv. Aber mit der Wünschenäußerung bist du nicht aktiv. Du sagst nur und du tust gar nicht. Und wenn man sagt, ich fürchte Allah subhanahu wa ta'ala, dann muss man das belegen im Leben, indem man das praktiziert, was Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat, und das meidet, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Und das ist das Wichtigste in diesem Zusammenhang. Deshalb richtig ist, dass der Muslim Allah subhanahu wa ta'ala mit beiden, sage ich jetzt, Handlungen anbetet. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sie haben uns angebetet mit Raghaban wa Rahaba. Das bedeutet mit Hoffnung oder dass sie von uns verlangt haben und mit Furcht. Sie haben Allah subhanahu wa ta'ala so angebetet, diese Propheten und diese Leute, die den Islam richtig verstanden haben. Deshalb hat der Autor, rahimahullah ta'ala, diese Ayat als Beweise für das gebracht, was er natürlich hier belegen will. Und diese Beweise, die Ayat sind klar. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, inna rabbaka lasari'u al-iqab wa innahu laghafuru rahim. Leider, viele Menschen, wenn man mit ihnen redet, dann sagen sie, ja, Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht und vergibt. Und Allah ist barmherzig bestimmt. Deshalb, diese Leute wollen nicht wirken, die wollen nicht die Religion praktizieren, sondern sie machen Sünden in der Hoffnung, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen verzeiht und vergibt. Weil sie sagen, Allah ist barmherzig, was wird Allah subhanahu wa ta'ala, oder wird Allah subhanahu wa ta'ala uns bestrafen? Wir sind gar nicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala braucht uns nicht zu bestrafen. Deshalb aufpassen in diesem Zusammenhang. Und deshalb diese Leute, die machen viele Sünden. Die andere Seite, die sagen, die stoppen hier. Aber Allah sagt auch, inna rabbaka lasari'u al-iqab. Allah subhanahu wa ta'ala ist schnell in Bestrafen, subhanahu wa ta'ala. Das wird Allah subhanahu wa ta'ala bestraft und Allah subhanahu wa ta'ala auch verzeiht und vergibt und ist barmherzig, subhanahu wa ta'ala. Allah hat die Hölle erschaffen und das Paradies auch erschaffen. Beide sind erschaffen worden. Deshalb, man sollte nicht nur an die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala denken, aufpassen, ich sage nur. Man sollte nicht nur an die Strafe denken, sondern beide zusammen. Wenn ich Schlechtes tue, dann kann es sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala mich bestraft. Wenn ich Gutes tue, dann wird Allah von mir annehmen und er wird mich ins Paradies bringen. Aber wie kann ich wissen, ob Allah subhanahu wa ta'ala von mir annimmt oder nicht? Das weiß ich nicht. Deshalb hoffe ich mit meinen Taten, dass Allah subhanahu wa ta'ala von mir annimmt, und fürchte ich, dass Allah subhanahu wa ta'ala eventuell von mir nicht annimmt. Deshalb versuche ich, das Gute zu tun und das Schlechte zu meiden vor Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist der Sinn. Das ist der Sinn dieses Kapitels. Weil wir haben erstmal über Gottes Furcht gesprochen. Und da haben wir über Hoffnung gesprochen. Und jetzt sprechen wir über diese Verknüpfung und Verbindung. Und ohne diese Verbindung wird man mit Sicherheit falsch machen. Weil einige Leute, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala sagte das in Al-Jawab al-Kafi. Er sagte, einige Leute, die unwissend sind, pass auf, die unwissend sind, sie haben sich verlassen auf die Gnade Allah subhanahu wa ta'ala, auf seine Barmherzigkeit, und deshalb haben sie das Gebet verlassen, haben sie die Taten, die Handlungen unterlassen, und sie haben gedacht, dass Allah sie ins Paradies bringen wird. Und andere, weil sie Allah so gefürchtet haben, übertrieben, haben sie die Hoffnung verloren. Und beide sind falsch. Beide sind falsch. Der gläubige Muslim, Al-Mu'min, ist derjenige, der Allah mit Gottes Furcht und mit Gottes Furcht und mit Hoffnung anbetet. Allah Ta'ala ala wa'ala. Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Ma'ida, die Ayah 98 und 99, Allah subhanahu wa ta'ala sagt: I'lamu anna Allah shadidu al-iqab, wa anna Allah ghafur al-rahim, wa ma ala rasuli illa al-balagh. Ihr müsst wissen, Allah subhanahu wa ta'ala ist schnell in Bestrafen und seine Strafe ist schmerzhaft. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist ghafur al-rahim, gnädig und verzeihend, barmherzig subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Nabbi' ibadi anni ana al-ghafur rahim, in Surah Al-Hijr. Nabbi' ibadi anni ana al-ghafur rahim. Sag meine Diener, dass ich für unerzogene Leute haben wir keinen Platz. Ja. Für unerzogene Leute im Unterricht haben wir keinen Platz. Okay? Und solche Leute sind unerzogen und sowieso die haben weder religiöse, sage ich jetzt, Furcht noch was anderes. Deshalb Alhamdulillah Rabbil Alam. Ich weiß nicht, wie so diese Person wieder im Raum kommen könnte. Weil eigentlich gut, jetzt kommt ja niemand mehr. Gut, wir machen weiter, inshallah. Möge Allah uns bewahren. Auf jeden Fall. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. Das bedeutet, verkünde meinen Dienern, dass ich Al-Ghafur verzeihend, Al-Rahim der Barmherzige, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Allverzeihende ist, der Allbarmherzige ist. Und auch verkünde meinen Dienern, dass meine Strafe schmerzhafte Strafe ist. Es hat beides. Barakallahu fikum, sakallahu khair, sollte man haben in seinem Leben, damit man Allah subhanahu wa ta'ala richtig anbetet. Wallahu ta'ala ala wa ala. Wa an Abi Hurairata radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama qala, law ya'lamu al-mu'minu ma inda Allah min al-uqubah, ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد رواه مسلم. لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد, أي لو علم حقيقة العقوبة, يعني علم كيفية هذا الشيء. فالمؤمن يعلم أن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب وسريع الحساب سبحانه وتعالى, ولكن هذه الكيفية, ولو علم حقيقة هذا الأمر, هذه العقوبة التي عند الله, فهذا لن يطمع في الجنة أبدا, خلاص ينتهي الأمر. ولو علم الكافر ما عند الله من الرحمة, يعني لو علم حقيقة الرحمة وكيفية هذه الرحمة, فإنه هذا الكافر ما قنط من جنته أحد, أي ما قنط من الجنة أحد, أي ظن هذا الكافر أنه سيدخل الجنة. فانتبه لهذا يا أخوة, عذاب الله سبحانه وتعالى شديد. ورحمة الله واسعة والله سبحانه وتعالى يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء هو سبحانه وتعالى فعلى العبد أن يأتي بأسباب المغفرة ويأتي بالأسباب التي تقيه من العذاب فإذا فعل هذا فإن الله لا يظلم ولا يجوء ولا وحرم على نفسه الظلم سبحانه وتعالى ولذلك الإنسان إذا عمل بدين الله سبحانه وتعالى وخاف الله سبحانه وتعالى واتقى الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى سيغفر له ويرحمه ولو أن هذا العبد عصى وتاب فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه هذا هو المراد المراد أن لا ييأس الإنسان لأنه عصى ولا يغتر الإنسان لأنه عمل خيرا بعض الناس إذا عمل خير يمنع على الله سبحانه وتعالى بذلك ويظن أنه وصل خلاص أصار من أهل الجنة ويظن في نفسه أنه من أفضل الناس وهذا خطأ والآخر إذا عصى يظن أن الله لم يغفر له أبدا وهذا كذلك خطأ الله غفور رحيم والله سبحانه وتعالى شديد العقاب سبحانه وتعالى حديث 448 أبو هريرة رضي الله عليه erzählte, dass der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم sagte, wenn ein Gläubiger wüsste, was das volle Ausmaß von Allahs Strafe ist, würde keiner auf sein Paradies zu hoffen wagen. Und wenn ein Ungläubiger das volle Ausmaß von Allahs Barmherzigkeit kennen würde, würde keiner die Hoffnung auf das Paradies aufgeben. Das Hadith ist bei Muslim. Subhanallah. Ja. Das heißt, wir müssen diesen Vergleich hier verstehen. Wir wissen doch, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Hölle verschaffen. Allah subhanahu wa ta'ala hat bestimmt, dass Leute in die Hölle kommen werden und diese werden eine schmerzhafte Strafe bekommen. Und wir wissen auch, dass Allah subhanahu wa ta'ala das Paradies erschaffen hat und die Leute werden im Paradies alles bekommen, was sie sich wünschen und was sie wollen und im Paradies ist alles schön, das wissen wir. Aber was bedeutet hier, wüsste der Gläubige oder wüsste der Ungläubige? Das heißt, wenn man das wirklich so sieht und genau weiß, wie das ist, also wie die Barmherzigkeit ist, und wie die Strafe Allah subhanahu wa ta'ala ist. Denn wenn der Mu'min genau wüsste, wie die Strafe Allah subhanahu wa ta'ala ist, wie die Hölle ist und wie wirklich die Strafe am letzten Tag sein wird, dann wird diese Person, die gläubige Person, wird die Hoffnung aufgeben, dass er ins Paradies kommt. Hat gesagt, die Strafe ist so gewaltig und so schmerzhaft. Und umgekehrt, wüsste der Ungläubige, der eigentlich Allah subhanahu wa ta'ala verleugnet, die Religion verleugnet, Schlechtes macht und so weiter, wüsste diese Person, was Allah subhanahu wa ta'ala von Barmherzigkeit hat und von wie Paradies ist, dann wird diese Person überhaupt nicht aufgeben, dass er ins Paradies kommt. Das heißt, für uns ist das, damit wir das verstehen. Nicht, dass wir, wal'iyadu billah, uns überschätzen, indem wir denken, wenn wir etwas Gutes getan haben, dann sind wir im Paradies, fertig, Punkt. Oder, wenn wir eine Sünde begangen haben, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht verzeihen, Punkt. Beide Gedanken sind hier falsch. Wir wissen, Allah ist barmherzig und wir wissen auch, Allah subhanahu wa ta'ala hat das Paradies erschaffen. Und wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala schnell im Strafen ist und dass Allah die Hölle erschaffen hat. Aber wir wissen auch, dass Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht und vergibt und dass man die Hoffnung nicht verlieren darf. Und egal, was man getan hat, dann kann man zurück zu Allah, da kann man zurückkehren. Aber das heißt nicht, dass man Sünden begeht und sagt später, später, später, man weiß nicht, wann man stirbt. Diese Hadithe oder diese Wörter, die im Hadith sind, die sind, damit wir uns überlegen, damit wir verstehen, dass wir Allah mit Hoffen und mit Fürchten anbeten sollten. Wir hoffen auf seine Barmherzigkeit und wir fürchten seine Strafe, deshalb versuchen wir das Gute zu tun und das Schlechte zu meiden oder zu unterlassen. Damit Allah mit uns zufrieden wird. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس أو الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق. سبحان الله. يا أخوة, صوت الجنازة يسمعه الجنازة إذا حملت على الأعناق, هذا صوت الجنازة يسمعه كل شيء إلا الإنسان. لو الإنسان سمع كيفية خوف هذه الجنازة لصعق وأغمي عليه لهول هذه المسألة. فالجنازة إذا كانت صالحة قالت قدموني, يعني أسرعوا بي إلى قبري. نعيم, كيف يعلم الإنسان ذلك؟ يا أخو معروف, لما يأتي ملك الموت ويقبض روح الإنسان المؤمن فقول يا أيتها النفس المطمئنة. أما إذا قبض روح الفاجر أو روح المنافق أو الكافر, يا أيتها النفس الخبيثة. هذا يأتيه الملائكة وجههم نور ومعهم حنوط وكفن من كفني وحنوط الجنة, والآخر معه حنوط وكفن من حنوط وكفن أهل النار. هذا تأتيه الملائكة وجوهها منورة ووجوهها جميلة, وملك الموت يأتيه بأجمل صورة. هذا يأتيه ملك الموت بأبشع صورة والملائكة تنظر إليه. الجنازة لما ترفع ترفعها الملائكة لما تصل إلى السماء الأولى, أما المؤمن فتفتح له أبواب السماوات, أما الكافر فلا تفتح له أبواب السماوات. فذاك لما يفهم, لما يرى, لما الجنازة هذه تعلم هذه الأمور, فإذا كانت صالحة تقول قدموني قدموني إلى هذا النعيم الذي يريده. أما إذا كانت طالحة فتقول ارجعوني لا ما أريد. قالت يا ويلها أين تذهبون بها, إلى أين أنتم تذهبون بها, إلى عذاب القبر وثم إلى عذاب النار والعياذ بالله. فنسأل الله العافية والسلام. بارك الله فيكم. حديث في 149 bei euch 444. Abu Sa'id al-Khudri erzählte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn der Sarg fertig und von Leuten auf ihre Schultern genommen worden ist, wenn die Leiche eines Verstorbenen fertig und von den Leuten wenn die Leute oder die Männer das Leichnam einer Person fertig stellen und auf den Schultern tragen, dann spricht der Leichnam, wenn er einem guten Menschen gehörte, bringt mich voran. Und wenn er der einen schlechten Menschen gehörte, sagte er, verdammt, wohin bringt ihr mich? Seine Stimme wird von allen gehört, außer von dem Menschen. Und wenn er sie, wenn der Mensch sie hören könnte, fiele er tot um, oder das bedeutet ohnmächtig. wird dieser Mensch. Barakallahu fikum, das geht darum erstmal, dass ihr versteht. Wenn die Leiche getragen wird auf die Schultern, dann spricht diese Leiche, also dieser Leichnam, redet. Alle hören das, außer die Menschen, die können das nicht hören. Weil wenn der Mensch sowas hören würde, dann würde er nicht wach. Es kann sein, dass er ohnmächtig wird oder auch tot umfallen. Weil die Situation so schwer ist. Überlege dir jetzt, dass du auf einmal ein Verstorbener redet zu dir. Und du bist auf dem Friedhof und da redet ein Verstorbener mit dir. Was wird mit dir passieren? Deshalb Allah subhanahu wa ta'ala hat uns das so gemacht in diesem Leben, dass der Verstorbene nicht mehr redet und nicht mehr von uns hört oder wir können mit ihm nicht kommunizieren. Obwohl der Verstorbene in bestimmten Fällen hört. Wie zum Beispiel, der Verstorbene hört die Schritte von den Leuten, wenn sie das Grab verlassen. Und er sagt, wohin? Warum lässt ihr mich allein da? Und auf der anderen Seite, der Leichnam spricht. Wenn dieser Leichnam einem guten Menschen gehört, sagt, geht voran. Weil diese Person, oder das Leichnam, weiß, diese Person wird eine Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen und Gutes bekommen im Grab und dann am letzten Tag. Wie kann man das wissen? Das kann man wissen. Und der schlechte Leichnam gehörte einem schlechten Menschen. Deshalb sagt, wohin mit mir? Weil er weiß, er wird wohl eher in die Strafe kommen. Wie kann man das wissen? Das kann man wissen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat, dass eine Person in die Hölle kommt, dann kommen die Engel. Und die Engel, die kommen, die haben kein Lächeln. Und die sind so hart, die haben keine Barmherzigkeit. Und der Engel des Todes kommt und der sieht schrecklich aus. Und der zieht die Seele weg oder der entzieht die Seele und sagt, oh verdammte Seele, komm raus, komm in die Strafe und Verdammnis, wal'iyadu billah. Und wenn dann die Engel bringen Leichentuch und was mit dem Leichentuch verbunden ist, von den Dingen, die man benutzt für Leichnamvorbereitung, und das ist alles von der Hölle. Wenn aber der andere Mensch, das wird der Gute, wenn der Engel des Todes zu ihm kommt, dann kommt der Engel des Todes zu ihm mit dem besten, schönen, lächelnden Gesicht. Und die Engel, die haben die Barmherzigkeit und die kommen zu dieser Person. Und wenn der Engel des Todes kommt, der sitzt auf neben dem Kopf des Verstorbenen, des Guten, und er sagt, oh gute Seele, komm raus. Wohin? In Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann kommen die Engel mit den schönsten Gesichtern, leuchtenden Gesichtern, und die kommen und die tragen dieses Leichnam und die haben Leichentuch und alles, was man für Leichnamvorbereitung braucht, die haben das vom Paradies. Und dann wird die Seele getragen. Und es geht in den ersten Himmel. Bei dem ersten, das passiert nicht, den ersten Himmel. Das wird dann weggeschmissen, wal'iyadu billah, in die Erde zurück. Aber bei dem Gläubigen, die Himmel werden geöffnet. Und der geht bis zum siebten, der steigt auf bis zum siebten Himmel. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird diesen Leichnam segnen, subhanahu wa ta'ala. Das ist der Unterschied da. Das ist der Unterschied. Deshalb, von welcher, sage ich jetzt, von welcher Gruppe willst du sein? Von dem ersten oder von dem zweiten? Von dem, dass die Engel kommen, sagen, dass der Engel des Todes sagt, komm du schlechte Seele, böse Seele oder gute Seele für den Zweiten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك شراك النعل يضرب به المثل في القرب لما قال الإنسان قريب أو شيء قريب يقال أقرب لك من شراك نعلك. الشراك هو هذا الرباط الذي تربط به النعل أو السيور يعني يسمى. فالجنة قريبة أقرب لنا من شراك النعل، لأن الإنسان قد يدخل الجنة بكلمة أو بفعل، وكذلك النار، فالإنسان قد يدخل النار بسبب كلمة يقولها. ففي قصة الرجلين، رجل كان ينصح أخاه وقال له مرة، قال له ذرني وربي، خلاص اتركني وربي ما تكلم معي، عنف عليه في القول، فقال له ذرني وربي، فقال له لئن أماتك الله فسيدخلك النار، لن يغفر الله لك، هكذا قال له. فقال تعالى من ذا الذي يتآلى علي أن لا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك، تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، قال أبو هريرة رضوان الله عليه. فالإنسان يجب أن يكون طبيب لنفسه ويعلم متى يغلب جانب الخوف ومتى يغلب جانب الرجاء، ولكن في كل الأحوال يكون عند الإنسان خوف ورجاء، والإنسان ينتبه قد يفعل فعلا أو يقول قولا فيدخل به الجنة أو النار. فإذا كان من أهل الخير يحاول أن يأتي بالأقوال والأفعال التي تدخله الجنة، وإذا كان من أهل الشر والعياذ بالله فسيأتي بأقوال وأفعال تدخله النار. امرأة دخلت النار بقطة بهرة حبستها، لا هي تركتها تأكل من حشاش الأرض ولا أطعمتها أو سقتها، وامرأة تصلي وتصوم وتقوم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال هي في النار، هي في النار. فقالوا لما؟ قال لأنها تؤذي جيرانها. وامرأة ما كانت تقوم كثيرا ولا تصلي كثيرا، إنما كانت تصلي صلاتها وتصوم صيامها، يعني تؤدي الواجبات التي عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة. قال لما؟ قال لأنها تحسن إلى جيرانها. رجل يمشي فوجد غصنا شوكا، هذا يعني يتعثر الناس به، فأزاحه عن الطريق وشكر فشكر الله له فأدخله الجنة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل ليقول الكلمة لا يلقي لها بالا يقذف بها 70 خريفا في النار. كل إنسان ينتبه، الجنة قريبة بالعمل الصالح وبالكلمة الطيبة وبالنية السليمة، وكذلك النار قد يدخل الإنسان بقول أو بعمل أو بنية خبيثة. فنسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا من أهل الجنة. ابن مسعود رضوان الله عليه اتصلت دست بقفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زاغت دست باراديس اس يدم فن ايش نيا الزين شنور زنكل. Und ähnlich ist es auch mit der Hölle. Das Hadith ist bei Al-Bukhari. Jetzt haben wir auch diese Überlieferung 445 bei euch, bei mir 450. Das haben wir auch schon im Hadith 105, Barakallahu fikum, schon erklärt. Und zwar, Alhamdulillah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Das geht darum, dass wir wissen, im Arabischen gibt es ein Sprichwort. Wenn man sagt, etwas ist so nah oder etwas ist leicht zu bekommen oder etwas ist leicht zu vermeiden, da sagt man im Arabischen, das ist näher zu dir als dein Schnürsenkel. Aqrabu min sha'thi an-na'li aw shirak an-na'l. Das wird Schnur, Schnürsenkel, was man benutzt. Das heißt, das Paradies ist so nah, auch die Hölle ist so nah. Was bedeutet das? Das bedeutet, du kannst ein Wort sagen und durch dieses Wort kommst du ins Paradies, und du kannst auch ein Wort sagen und du gehst durch dieses Wort in die Hölle. Du kannst etwas so Kleines machen, und dann bekommst du das Paradies als Belohnung. Und es kann sein auch, dass du etwas Kleines machst. Du denkst, das ist nicht so groß. Aber du kommst dadurch in die Hölle. Nicht, dass man, das ist, dass man sich nicht überschätzt. Und dass man nicht denkt, ja, naja, ist kein Problem. Wie in unserer Zeit. Manche Leute, sie beten nicht, sie fasten nicht, sie halten sich nicht an die Religion. Und er sagt dir, Allah, Ghafur Rahim, Allah verzeiht und vergibt. Und andere, wal'iyadu billah, die sagen, ja, wir haben so viele Sünden begangen, Allah wird uns nicht mehr verzeihen, deshalb bleiben wir auf diesem Weg. Das sind falsch und das sind falsch. Man sollte nicht so sein. Man sollte immer als Muslim etwas verstehen. Ein Wort kann dein Leben ändern. Natürlich. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ändert unser Leben. Und ein Wort kann dein Leben ruinieren. Deshalb, man muss aufpassen in diesem Zusammenhang. Das Paradies ist sehr nah. Aber du musst etwas dafür tun. Und nicht, dass du nur Wünsche äußerst, ich möchte ins Paradies. Oder dass du denkst, weil du ein paar gute Taten begangen hast, dass du sowieso im Paradies bist. Auf der anderen Seite, nicht weil du Fehler begangen hast oder Sünden begangen hast, dass du aufgibst. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns eine Möglichkeit gegeben, dass wir zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren und dass wir Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung, um Vergebung bitten, subhanahu wa ta'ala. Da muss man aufpassen, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Nicht, dass man die Hoffnung verliert. Und ich habe Beispiele genannt. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, إن الرجل يقول الكلمة لا يلقي لها بالا يلقى بها 70 خليفا في نار جهنم. Ein Mann sagt ein Wort, unbedachtes Wort. Dadurch kommt diese Person 70 Jahre in die Hölle. Und es kann sein auch, dass du ein gutes Wort sagst und dieses Wort ändert das Leben eines Menschen und du bekommst dafür Hasanat besser als diese Dunya, dann kommst du ins Paradies. Eine Handlung. Eine Frau kommt in die Hölle, weil sie eine Katze gesperrt hat in einem Raum. Die hat diese Katze nicht zum Essen, nicht zum Trinken gegeben. Und die hat auch diese Katze nicht gelassen, dass die Katze etwas sozusagen für sich selber jagt. Der Prophet sagte, diese Frau kommt in die Hölle. Eine andere Frau hat einem Hund zu trinken gegeben, dadurch kommt diese Frau ins Paradies. Ein Mann war auf der Straße und er hat einen Ast gesehen. Dieser Ast hat die Leute gestört. Dann hat er das beide Seiten getan, als Dankbarkeit für Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Person ins Paradies gebracht durch diese Tat. Auf der anderen Seite, eine Person hat seinem Bruder gesagt, Allah wird dir nicht verzeihen. Es gab zwei Leute, einer macht gut und der andere macht schlecht. Der hat ihm immer um der andere wollte nicht. Eines Tages hat er ihm gesagt, lass mich mit meinem Herrn, ich will von dir nicht mehr hören. Der hat ihm gesagt, wenn du so stirbst, oder Allah subhanahu wa ta'ala wird dich nicht mehr verzeihen. Allah wird dich nicht verzeihen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, das heißt, wer ist diese Person, der schwört, dass ich eine Person nicht verzeihe? Oder wer ist diese Person, der über Allah subhanahu wa ta'ala entscheidet? Ich verzeihe ihm und ich vereitle deine Tat und du kommst in die Hölle. Also muss man aufpassen und da muss man immer Gutes versuchen und Schlechtes meiden. Und nicht, dass man denkt, weil man gebetet hat oder weil man in die Moschee gekommen ist oder weil man eine gute Tat begangen hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala von ihm angenommen hat. Und nicht, weil man eine Sünde begangen hat, da denkt man, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht verzeiht und nicht vergibt. Deshalb barakallahu fikum, diese Sache, diese Verknüpfung zwischen Gottesfurcht und zwischen Hoffnung. Wir hoffen, dass Allah von uns annimmt und wir fürchten, dass er von uns nicht annimmt. Wir hoffen, dass er uns verzeiht und vergibt und Barmherzigkeit schenkt und wir fürchten, dass er uns Strafe verhängt, subhanahu wa ta'ala. Immer diese beiden müssen in Gleichgewicht und in Wechselwirkung in diesem Leben sein und du bist der Arzt deiner Situation und deines Herzens. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu ala Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك تفضل جهز موضوع مهل Wenn Abu Jamal nicht kommt, könnte sein, dass ich wiederkomme. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.